leider meine gute Kameradin. Bleibe meine gute Kameradin, sag es mir, dass du mich nicht vergisst. Hab ich einen Platz in deinem Herzen, weiß ich, wo für mich die Heimat ist. Am Himmel leuchtet ein Stern, er grüßt dich zärtlich von mir und zeigt mir tief in der Nacht den Weg zu dir. Bleibe meine gute Kameradin, denk an mich, denn ich hab ja nur dich. Schöne Stunden, schöne Tage hat die Liebe uns geschenkt, doch der Abschied, der kommt leider immer schneller als man denkt. Nur nicht klagen, nicht verzagen, denn die Trennung muss doch sein. Komm, wir wollen tapfer wie Millionen andere sein. Bleibe meine gute Kameradin, sag es mir, dass du mich nicht vergisst. Hab ich einen Platz an deinem Herzen, weiß nicht, wo für mich die Heimat ist. Am Himmel leuchtet ein Stern, er grüßt dich zärtlich von mir und zeigt mir tief in der Nacht den Weg zu dir. Bleibe meine gute Kameradin, denk an mich, denn ich hab ja nur dich. Denk an mich, denn ich hab ja nur dich. Ja.